Okay. Okay. Es wird immer interessanter, inshallah ta'ala. Ja? Der rote funktioniert? Naja, egal. طيب بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir werden inshallah ta'ala heute versuchen, dass wir, wenn es geht, inshallah ta'ala, dass wir zwei Themen inshallah ta'ala nehmen mit Allahs Erlaubnis. طيب. Ich hatte so ein Blatt da hier. Egal, nicht so wichtig inshallah ta'ala. Dass wir inshallah ta'ala diese Sachen erledigen mit Allahs Tabarak wa Ta'ala Erlaubnis. Taib? La ilaha illallah sind die Worte des Tauhids. Wer sie verwirklicht, in welchem Sinne? Mit Zunge und mit Herz und mit Körper, das nennt man Iman. Das nennt man gültige La ilaha illallah. Wer etwas ausspricht, was er nicht versteht, ist natürlich ungültig. Barakallahu fikum. Auch wenn er es tausendmal macht oder noch mehr als tausendmal. Okay? Wenn es eine Zahl gibt, die größer ist als tausend. Keine Ahnung. Ja? Gibt es eine Zahl größer als tausend? Barakallahu fikum. Wie ihr wisst, La ilaha illallah bedeutet La ma'bude bihaqin illallah. Zuerst kommen wir mit der Bedeutung. Was bedeutet La ilaha illallah? La ilaha illallah bedeutet La ma'bude bihaqin illallah. La ma'bude. Ha? Ma'bude bihaqin. Bihaqin illa Allah. Tabaraka wa ta'ala. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Was bedeutet La ma'bude bihaqin illallah? Es gibt keinen Ma'bud. Ha? Ma'bud, der Angebetete. Okay? Ha? Bihaq bedeutet was? Mit Recht. Ha? Ha? Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. Es gibt niemanden, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Okay? Das schreiben wir uns auf, inshallah. La ilaha illallah bedeutet, es gibt niemanden, der Aywa, der das Recht hat, angebetet zu werden. Ja, angebetet zu werden. Oder angebetet zu werden. Illallah. Das ist der zweite Teil. Außer Allah. Ja? Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut gut zu. Wenn ihr da versagt, dann habt ihr keinen Iman, dann habt ihr richtig versagt. Ja? Wer da versagt, ist kein Muslim. Deswegen achtet gut auf diese Sache. Barakallahu fikum. Es gibt auch andere Definitionen von La ilaha illallah. Wie zum Beispiel La khalika illallah. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Diese Übersetzung von La ilaha illallah ist batil. Bis zum geht nicht mehr. Es gibt keinen Schöpfer, Khalik. La Khalika illallah. Ja? La Chalik. Was ist ein Chalik? Erschaffer. Erschaffer, Schöpfer. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Ist das alles? Das ist Batil. Ist das Batil? Derjenige, der La ilaha illallah sagt. Das bedeutet, er hat bezeugt, La Khalika illallah. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Und wurde er dadurch Muslim? Nein, weil Juden sagen auch, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Die Christen sagen auch, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Die Mushrikin in Mekka sagen auch, La Khalika illallah. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Aber Ibadah haben sie anderen Gottheiten gewidmet. Deswegen musste der Prophet das Schwert gegen sie erheben. Dann gibt es eine andere Übersetzung. Wir erwähnen jetzt, das ist die einzige richtige Übersetzung von La ilaha illallah. Ja? La ma'bud bihaqin illallah. Was bedeutet La ilaha illallah? La ma'bud. Ilah ist ma'bud, der Anbetungswürdige, der Angebetete. Es gibt keinen, der die Ibadah verdient, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? La khalika, wenn du sagst La ilaha illallah und es stimmt, Allah, dann bedeutet das auch automatisch, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Okay? Das ist, wenn das richtig verstanden wurde auf diese Art und Weise, automatisch hast du was? Die Rububiyya. Khalq. Okay? Haben wir erzählt. Dann gibt es manche, die sagen, La hakimiyyata illa lillah. Hakimiyya. Ha? La ilaha illallah bedeutet La hakimiyyata illa lillah. Es gibt niemand verdient es. Nein, Hakim. Zu herrschen. Niemand hat das Recht zu herrschen. Niemand hat das Recht, Gesetze zu machen, außer Allah. Das ist auch Batil. Warum? Weil das ist auch wieder was? Ein Teil. Ein Teil und nicht das Ganze, Barakallahu fikum. Ja? Der Hakimiyya ist natürlich inbegriffen. Ja? In Rububiyya und Uluhiyya und Al-Asma'i wa Sifat. Aber einzig und alleine bedeutet das nicht. Das ist einer der Teile. Auch La ilaha illallah, wenn wir sagen La ma'bude illallah, es gibt niemanden, den man anbeten kann. Aber dieses Bilhaq fehlt. Das Recht. Ja? Jemand wird kommen und sagen, nein, die Leute beten zwar nur Allah an, aber Recht auf Anbetung haben auch Heilige zum Beispiel. Du nimmst ihn als Vermittler, als Wesila. Der Scheich hat hier also, wie gesagt, er hat drei diese Sorten von falschen Verstehen von La ilaha illallah erwähnt. Okay, barakallahu fikum. Aber ihr sollt euch das merken. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'lam annahu was? La ilaha illallah. Wisse. Sei dir überzeugt, wissen mit Gewissheit, dass du es erlernst, dass du weißt, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Shahid Allah, Allah bezeugt, annahu la ilaha illahu. Allah ist der Zeuge, Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihn. Und wer noch? Wal malaikatu wa ulul ilmi. Und die Engel sind auch Zeugen. Und die Ulema, ulul ilm, die Ulema, die Gelehrten, qa'imen bil qist, La ilaha illa huwa subhanahu. Ha? La ilaha illa huwa. La, Azizul Hakim. Ha? Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wollt ihr, dass ich aufschreibe, wo diese zwei Ayat sind? Ich schreibe das hier auf, inshallah ta'ala, im Eck, damit ihr das wisst, inshallah ta'ala. Ali Imran, Ayah 18. Ja? Und? Muhammad. Ayah 19. Lernst diese zwei Ayat auswendig. Barakallahu fikum. Wie ihr wisst, La ilaha illallah, die Worte des Tauhids. Sehr oft, Jahle sprechen von Tauhid im Sinne, wir müssen uns eins werden, wir müssen einig werden, wir müssen Tawhidul Kalima haben. Ja? Tawhidul Kalima, das gemeinsame Wort. Aber Tawhidul Kalima Ohne Kelimatu Tawhid geht nicht. Ja? Damit wir Tawhidul Kelima haben, das gemeinsame Wort, müssen wir vorher die Worte des Tawhids haben, damit wir die islamische Umma heutzutage, sie werden sich niemals einig werden. Das ist eine unmögliche Sache, bis sie nicht alle das gleiche Verständnis haben in La ilaha illallah. Erst wenn sie das Ganze, das worüber wir jetzt hier reden, okay? Unser Ziel, das, weil wir Aqidah lernen, unser Ziel ist, dass wir das weiterbringen. Ja. Und ein Gelehrter, einer, der die Aqidah Jumlatan wa Tafsila kennt, allgemein und detailliert kennt, so einer ist besser als ein Mujahid. Warum? Weil ein Alim ist der Emir von einem Mujahid. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Und ein Mujahid wird es niemals schaffen ohne einen Alim. Er muss immer einen Alim fragen, wie? Und er sagt so und so und so und so und so. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Und es ist unmöglich, dass ein Mujahid ein Jahil ist. Abeden. Ja? Dass ein Mujahid muss nicht unbedingt ein Alim sein. Ja? Er muss nicht unbedingt ein Alim sein. Aber er muss unbedingt diese La ilaha illallah Sache kennen. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Einmal ein Sheikh hat über geredet als Kitabu Jihad an der Universität und ein Murjia, so ein Medchali, sagt ihn, ja Sheikh, was ist mit einem Mujahid, der nicht betet? Und er schaut ihn an und sagt, die Frage ist, ob er überhaupt ein Mujahid ist, wenn er nicht betet. Wenn er nicht betet, dann ist er kein Mujahid, er ist ein Kafir. Was ist das für ein Mujahid? Allah, solche dämlichen Fragen kommen ja wirklich nur von den Murgia. Schaut, La ilaha illallah hat zwei Rücken. Der erste Rücken, La ilaha. Und der zweite Rücken, Ilallah. Okay? Das Ilallah, der erste Rücken, nennt man Kufr bi Tagut. Und der zweite nennt man Iman Billah. Ha? Iman Billah. Kufr in den Tagut. Und wir werden sehen, was das bedeutet. Kufr in den Tagut, okay? Und Iman, Glaube an Allah. Schaut's jetzt. Al-Imanu Billah, Glaube an Allah. Darüber haben wir die letzten 3 oder 4 Vorträge gesprochen. Wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, Amentu Billah, wa Malaikati, wa Kutubihi, wa Rusulihi, wa Liyumil Akhir. Ich glaube an Allah. Wir haben die letzten 3 Vorträge erwähnt. Was bedeutet, ich glaube an Allah? Was bedeutet das? Ihr warst ja dabei, oder? 4 Sachen. Dann haben wir diese 4 Sachen detailliert erklärt und aufgeschrieben. Ja? Heute reden wir über diese Sache, den ersten, wie heißt das? Habt ihr das aufgeschrieben? Nicht? Alas, ich schreibe es noch einmal. Aber hier oben. Dieses La ilaha illallah beinhaltet 2 Rücken. Der erste Rücken und der zweite Rücken. 2 Säulen, okay? 2 Säulen. 2 Rücken von 2 Rücken oder Säulen von La ilaha illallah. Illa Allah. Stimmt's? Ha? Der erste ist was? Kufr bitagut. Kufr bitagut. Oder wie? An-Nafi. An-Nafi. Kufr bitagut, An-Nafi. Das bedeutet was? Verneinung. Negierung. Negieren. Okay? Negieren von was? Negieren von allen Gottheiten. Und zweitens, Glaube an Allah. Ja, kommt von vom Verbieten, oder? Kommt es vom Verbieten? Nefi und Nehi. Nehi ist Verbieten und Nefi ist Verneinen. Okay, negieren. Glaube an Allah. Okay, das bedeutet was? Bestätigung, Isbat. Ja? Bestätigung. Du negierst, zuerst sagst du La ilaha. La, du negierst. Es gibt keine Gottheit. Ja? Du negierst alle Arten von Tawarit. Okay? Illa Allah. Dann bestätigst du, dass nur Allah ilah ist. Dass nur Allah ma'bud ist. Dass nur Allah tabarak wa ta'ala Gott ist. Taib. Noch einmal, dieses La ilaha illallah, Kufr bi Tagut oder negieren, bedeutet, an tanfi al-ibada an kulli ma yu'badu min dunillah. Dass du die Ibada, was? Verleugnest und negierst von jedem außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die zweite Sache, also dieser Ithbat, die Bestätigung, an tuthbit al-ibada lillahi wahdahu la sharika. La sharika lahu. Was ist Beweis für das? Ja? Was ist Beweis für das? Barakallahu fikum. Für das, was wir erwähnen. Aywa, für men, wo men, yakfur? Nein. Al-Baqarah 256. Ali Imran 18 ist fa'lam annahu la ilaha illallah la shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa subhanahu la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Barakallahu fikum. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al Baqarah 200, schaut sie jetzt her, was soll ich da schreiben? Schreib's, halas. Al-Baqarah 256. Ja? Stimmt's? Aywa. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Über La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah sagt über das Erste. Schaut jetzt her. Ja? Nummer 1. Femen. Yakfur. بالطاغوت بالطاغوت نعم شو بشمس هي Beweis für das erste. فمن يكفر بالطاغوت und wer und wer كفر. Allah sagt, das ist Beweis, das ist Ayah übersetzt auf Deutsch Al-Baqarah 256. Und wer Kufr in den Tagut macht, das ist der erste Teil, La ilaha. Ja? Schaut sie jetzt her. Wir schreiben die Aya auf Arabisch und dann übersetzen wir sie auf Deutsch, okay? Bitte mitdenken. Wa yu'min billah. Okay? فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَى. Wer Kufr in den Tagut macht und an Allah glaubt. فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَى. Okay? Versteht ihr mich? بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Derjenige, der den Tagut, der Kufr in Tagut macht und Iman in Allah. فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. So eine hält sich an ein stärkstes Seil oder Bindung oder Knoten, das niemals reißen wird. Barakallahu fikum. Nam. Kannst du rüberkommen, inshallah, wenn du willst. Problem, Jok. Taib. Die nächste Ayah. الزخرف شو بيجي اوها Barakallahu fikum. Schreibt es mit, inshallah ta'ala. Es, bis. Alas? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi. Als Ibrahim zu seinem Vater und zu seinem Volk sagte, inshallah ta'ala schreiben wir auch diese Beweise, ich lösche das mal. Ihr werdet es ja auf Arabisch inshallah im Koran finden und dann könnt ihr es abschreiben, okay? Ja. Was sagte Ibrahim alayhi salam zu seinem Vater und zu seinem Volk? Innani bara'um mimma ta'budun. Mimma ta'budun. Ta'budun. Mimma ta'budun. Das bedeutet, ich, was sagt Ibrahim a.s.? Inni bara'u mimma ta'budun. Ich sage mich los von dem, was ihr anbetet. Von dem, was ihr an... Ibadah kommt hier. Schau. Ein, be, de. Das ist das, was hier wichtig ist. Dienen. Jemand wird kommen und sagen, er ist mein Diener. Aber er ist noch lange nicht mein Abd, mein Sklave. Okay? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ich sage mich los von dem, was ihr anbetet. Schaut jetzt, Barakallahu fikum, dass dieses Ilah, Ma'abud bedeutet, sehen wir in dieser Aya. Illa alladhi fatarani, sagt Ibrahim. Illa alladhi fatarani. Außer der mich erschuf. Fatare, Vater. Abu Huraira radiallahu anhu wusste nicht, was das bedeutet. Fatare samawati wal ard. Er hat den Propheten gefragt, was bedeutet Vater auf Arabisch? Das Wort konnte er nicht. Der Prophet konnte besser Arabisch als Abu Huraira radiallahu anhu. Aywa, illa ladhi fatarani, aywa. Ja, natürlich, aber auch unter anderem hat der Prophet unter den Beduinen gelebt und hat das beste Arabisch gelernt. Damals die Beduinen konnten am besten Arabisch. Heute die Beduinen sind die größten Jahele. Ja, die arabischen Beduinen, du verstehst sie nicht, wenn er redet. Allah muss dann. Egal. Illa ladhi, ich sage mich los von dem, was ihr anbetet. Von wem sagt er sich los? Ibrahim a.s. Oder, wen beten sie an? Nicht nur. Sie haben Allah angebetet. Und diesen Gott, diese Gottheit. Und diese Gottheit. Und diese Gottheit. Okay? Deswegen sagt Ibrahim, ich sage mich los von dem, was ihr anbetet, illa, außer Allah, illa alladhi fatarani, außer von dem, der mich erschuf. Außer von dem groß, Allah, dem. Außer von dem, der mich erschaffen hat oder erschaffen hat. Okay? Ibrahim sagt, ich sage mich von diesen Göttern, die ihr anbetet, außer von Allah, außer von ihm nicht. Deswegen sagen wir, es gibt keine Götter. Diese Götter, die ihr anbetet, das ist alles eine Lüge. Okay? Jesus als Gott, Buddha als Gott, Krishna als Gott, Yahweh als Gott. Was gibt es alles als Götter? Ali radiallahu anhu wird angebetet. Hussein wird angebetet. Fatima al-Zahra wird angebetet. Andere Götter, Asatize. Asatize ist Mehrzahl von Ustaz. Ustaze werden angebetet. Schujuch werden angebetet, Gräber werden angebetet, Teufel werden angebetet, Djinn, Dämonen, was weiß ich, was alles angebetet wird. Ich sage mich von allem diesen, von das, was ihr anbetet, ich sage mich von dem los, außer von Allah, der mich erschaffen hat. Von dem nicht. La ilaha illallah. Das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. Verstehst ihr das, inshallah ta'ala? Okay? Ich will, dass ihr diese Ayat gut lernt auf Arabisch, inshallah ta'ala, und auf Deutsch. Weil das ist sehr wichtig, inshallah ta'ala. Okay? Barakallahu fikum. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa illa ladhi fatarini fa innahu sayhdin. Außer derjenige, der mich erschaffen hat, denn der wird mich recht leiten. Ja? Sagt Ibrahim. Außer von dem, der mich erschaffen hat, denn er wird mich recht leiten. Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Taib. Jetzt eine Frage. Darf ich das löschen? Ja. Ja? Wer hat Nein gesagt? Was willst du? Mach Fotografie und dann schick ihm wieder. Bismillah. Wer will Foto machen? Du hast Handy. Das Beste. Schmeiß dich gleich raus, Schaban. Ich werde es löschen, halas. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Drei. Taib. Schaut jetzt her. Und merkt euch das ist sehr wichtig. Ja? Die Frage. Wir stellen eine Frage und sie lautet: Mata yanfa'u al-insane qawluhu la ilaha illallah. Wann nützt, schau die Frage, wann nützt es jemandem, wann nützt es jemanden, wenn er La ilaha illallah ausspricht? Ha? Uno momento. La ilaha illa Allah ausspricht. Wo soll ich das schreiben? Hier? Taib. Die Antwort auf diese Frage lautet, merkst du euch, weil morgen inshallah ta'ala wird jemand kommen und sagen, ein Kafir, egal ob ein Kafir der Kafir Asli ist, ein ursprünglicher Kafir, oder ein Kafir, der sich zum Islam bekennt. Gibt es Kuffar, die sich zum Islam bekennen? Er kommt und sagt, ich bin Muslim. Betest du? Er sagt, nein. Okay, was sagt der Prophet über denjenigen, der nicht betet? Ja? Was sagt der Prophet über denjenigen, der nicht betet? Ja? Al-Ahdu bainana wa bainahum us-salah, wa man tarakaha faqad kafar. Der Unterschied zwischen uns und zwischen ihnen, zwischen den Kuffar, ist was? Das Gebet. Wer es verlässt, faqad kafar. Okay? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Was ist der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir? Iman und Kufr. Kufr. Deswegen nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet wie Iman. Der Unterschied zwischen uns und zwischen den Ungläubigen, der Unterschied zwischen uns, Muslimen, und den Kuffar ist was? Iman. Wir glauben an Allah und sie glauben nicht. Dieses Phänomen, das Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam as-salah, Namaz, das Gebet. Ja? Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Der Unterschied zwischen uns und zwischen denen ist das Gebet. Wer es verlässt, faqad kafar, hat Kufr begangen. Das Gebet nennt Allah, nennt der Prophet Iman. Und nicht nur der Prophet, alayhi salatu wasalam. Allah nennt das Gebet wie Iman im Koran. Und sagt über die ersten Muslime, wie haben sie gebetet? Sie haben Richtung Jerusalem gebetet. Die erste Kibla, die erste Kaaba war Richtung Palästina, Jerusalem. Okay? Allah hat ihnen befohlen, dass sie sich Richtung Kaaba umdrehen. Ganz andere Richtung. Habt ihr gesehen die Karte? Schau, so sieht das aus. Arabische Halbinsel. Ha? Nein, hier so. Ha? Hier ist Iran. Hier ist Pakistan. Hier ist Afghanistan. Hier ist Irak. Nein. Afghanistan, Iran, Irak, nicht so wichtig. Hier ist Mekka und hier ist Jerusalem. Okay? Und hier ist Medina. Die haben sich in diese Richtung umgedreht bei ihrem Gebeten. Ganz andere Richtung. Dann hat Allah befohlen, dass sie sich in andere Richtung umdrehen. Okay? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا. Wir werden dich in die Richtung von der Kibla drehen, mit der du zufrieden bist, mit Kaaba. Okay? Dann, die Muslime haben sich gefragt, haben gesagt, subhanallah, wir haben jetzt jahrelang Richtung Jerusalem, Richtung Beit al-Maqdis gebetet. Was ist mit Jerusalem gebeten? Wir haben Angst gehabt. Wir haben so lange gebetet Richtung, und jetzt beten wir Richtung Kaaba. Subhanallah. Na? Allah subhanahu wa ta'ala, damit Allah sie beruhigt, sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيَ إِمَانَكُمْ. Allah wird nicht euren Iman so einfach was? Ha? Verloren gehen lassen. Verloren gehen lassen. Ha? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيَ إِمَانَكُمْ. Allah wird euren Iman nicht einfach so verloren gehen lassen. Ha? Allah nennt das Gebet, das, was ihr gebetet habt Richtung Jerusalem. Dieser Iman, diese Gebete, wird Allah nicht einfach so auslöschen lassen, subhanallah. Allah, da steht alles festgeschrieben. Allah nennt das Gebet Namas. Sagt man in Afghanistan auch Namas? Namas nennt Allah subhanahu wa ta'ala Iman. Und dann kommt jemand und sagt, ich bete nicht. Das bedeutet, du hast keinen Iman. Verstehst du das, barakallahu fikum? Aber die Lügner und die Bösen, Shuyukh und Hodja, nur damit du Mitgliedsbeitrag zahlst, er klopft dir auf die Schulter, ah, du bist guter Muslim, Hauptsache gibst du Hodja. Bei uns gibt es ein Sprichwort, verkauf dein Haus und gib dem Hodja. Hodja macht Dua und du bekommst ein neues Haus. Allahu Akbar. Unglaublich. Was? Wann nützt es jemanden? Wann? Die Frage. Wann? Mit Doppel-N, gell? Wenn? Ah, wann nützt es jemanden, wenn er La ilaha illallah ausspricht? Nummer 1. Iza arife ma'naha, also wenn er die Bedeutung kennt, wenn er die Bedeutung kennt, erste Sache. Zweitens, iza amale bi muqtadaha wa amile bi muqtadaha wa huwa tarku ibadati ma siwa Allahi wa ibadatu Allahi wahde. Okay? Und wenn er nach diesen was? Worten handelt. Was bedeutet es, nach diesen Worten zu handeln? Dass du nach La ilaha illallah handelst und lebst. Ja? Dass du das Anbeten وَهُوَ تَرْكُ إِبَادَةِ مَا سِوَ اللَّهِ وَإِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَ. Das bedeutet, das Verlassen. بَارَكَ فِيكُمْ. Das Verlassen von Anbetung anderer Gottheiten. Falscher Gottheiten. Punkt. Dieser Deutschkurs hat mir gut getan, Allahu Akbar. Stimmt's? Ja? Deutschbuch war mein bestes Freund. Okay, barakallahu fikum. Okay, das haben wir jetzt, inshallah ta'ala. Jetzt ist eine Sache. Es? Verlassen. Das ist nicht so wichtig. Okay? Es ist wichtig, dass du schreibst. Ja? Weil es gibt drei Sorten von Studenten, von Schülern. Okay? Die einen, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Gabe gegeben, er merkt sich sofort alles. Er guckt auf die Tafel, halas, er hat alles gelernt. Dann gibt es die zweiten, sie schreiben mit, damit sie später wiederholen und lernen. Und es gibt die, die lernen zwar nicht, die verstehen zwar nichts jetzt, sie schreiben auch nicht mit. Aber wenn es hart auf hart kommt, was ist hart auf hart? Der Test, die Prüfung, dann lernt er schnell, sucht und lernt. Es wird keinen Test geben. Dein Test ist dieses Leben. Und dein Test ist im Grab, wenn du stirbst, inshallah. Und dein Test ist Yom Al-Qiyamah, wenn du wieder aus der Erde aufstehst. Ja. Verstehst du mich, Barak? Wir machen keinen Test. Habt ihr das verstanden? Deswegen nimmt es freiwillig von den anderen Brüdern und lernt das, inshallah. Barakallahu fikum. Manche Brüder, die das auch nicht schreiben, sie kennen es bereits und das ist, alhamdulillah, sehr gut. Taib, wir haben hier eine Sache erwähnt. La ilaha illallah. La ilaha illallah ist Nafi. Oder der erste Rücken heißt Kufr bitagut. Und der zweite Rücken von La ilaha illallah bedeutet der Glaube an Allah. Ithbat. Darüber haben wir geredet, die vorigen Vorträge. Drei Vorträge haben wir darüber gemacht, oder? Über was bedeutet es, wenn jemand kommt und sagt, Amen tu billah, ich glaube an Allah. Was ist da los? Wer redet da? Ha? Soll ich das Handy wegnehmen? Mir egal. Ich verkauf's nicht. Mein Handy ist sowieso klumpert. Egal. Schaut's, barakallahu fikum. Glaube an Allah. Wir haben drei Vorträge erwähnt. Was bedeutet Glaube an Allah? Ha? Jetzt erwähnen wir, was bedeutet Kufr bittagut. Okay? Weil wir haben ja hier gesagt, La ilaha bedeutet, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَكَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Und derjenige, der Kufr in den Tagut macht und in Iman an Allah, der hält sich an das feste Seil, der starke Knoten, der niemals reißen wird. Barakallahu fikum. Okay, jetzt reden wir inshallah ta'ala über Kufr bittagut und was das bedeutet. Habt ihr das? Alas. Okay. Kufr bittagut. Ha? La ilaha bedeutet Kufr bittagut. Stimmt's? Illallah bedeutet Iman an Allah. Das bedeutet Kufr bi Tagut. Taib. Darüber reden wir inshallah ta'ala jetzt schnell. Wir haben ja inshallah ta'ala noch Zeit, oder? Ja. Eine halbe Stunde, alhamdulillah. Taib, et Tagut. Was ist ein Tagut? Lugaten, Tagut, huwa, maza. Mine tugyan, wa huwa tajawuz el had. Tagut in der arabischen Sprache bedeutet Taga. Wenn wir sagen, إذا طغى الماء, إذا طغى الماء, haben wir gesehen vor zwei Wochen hier. Wenn das Wasser zum Tagut wird, wenn es die Grenze überschreitet, wenn Wasser über die Grenzen drüber fließt. Okay, zum Beispiel, du nimmst ein Glas und schüttest Wasser rein. Und es fließt und fließt drüber. Es überschreitet die Grenze. Das bedeutet طغى يطغو طاغوتًا in der arabischen Sprache, die Grenze überschreiten. Okay? Aber uns interessiert nicht die Bedeutung eines Wortes aus Koran oder aus der Sunna. Uns interessiert nicht nur die Bedeutung in der arabischen Sprache, sondern die Bedeutung in der arabischen Sprache und die Bedeutung in der Scharia. Okay? Wir nehmen immer die zwei Bedeutungen, damit wir zusammen, also mit diesen zwei Sachen, Verbindung herstellen und dass wir zu unserem Resultat kommen. At-Tagut, Schera'an, die Definition von Tagut, ist was? Ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Das ist die Definition von Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Okay? Und die allgemeine Definition von Tagut ist ma ubida min dunillahi wa huwa radin bi ibadatihi. Ja? Also, Tagut ist all das, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, womit der Diener seine Grenze überschreitet in Bezug auf einen Angebeteten oder einen Befolgten oder einen, dem man gehorcht. Okay? Tagut ist all das, womit der Diener, was ist ein Diener? Mensch. Ja? Mensch. Du, ich, alle Menschen. Ibad, Allahs Diener. Allahs, der Barakatala Diener. Tagut ist all das, womit der Diener die Grenze überschreitet in Bezug oder in Hinsicht in Bezug auf nehmen wir die Reihenfolge inshallah, die hier bei uns steht, wa huwa ash ma'bud wa matbu' wa muta', auf das in Bezug auf die Anbetung. Ma'bud ist der Angebetete. Auf die Anbetung? Nein. Aywa. Angebeteten. Also was? Was ist das Angebetete? Falsche Gottheiten. Oder was Metbua auf den die Leute befolgen, oder gehorchen. Okay, das ist die eine Definition. Okay, wir nehmen alle beide. Die zweite Definition, allgemeine Definition ist welche? Tagut ist all das, was außer Allah angebetet wird und alles. Was ist Tagut? Tagut ist all das, was die Menschen außer Allah anbeten. Das nennt man Tagut, okay? Buddha nennt man Tagut. Götzen nennt man Tagut. Einen Moment. Ein Grab, den die Leute Tawaf machen und ein Grab oder auf dem Grab schlachten, diesen Grab nennt man Tagut. Eine Statue nennt man Tagut. Kreuz nennt man Tagut. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Die Menschen, die damit zufrieden sind, nennt man Tagut. Aber das werden wir dann erwähnen, wenn wir die Arten, fünf großen Arten von Tawagit erwähnen, dann werden wir das inshallah ta'ala erwähnen. Okay? Zum Beispiel Jesus, alayhi salam, Isa, alayhi salam, wird angebetet. Aber man kann nicht sagen, Jesus ist Tagut, weil er ist nicht zufrieden, dass die Leute ihn anbeten. Er ist nicht damit zufrieden, dass die Leute ihn als Gott angenommen haben. Er sagt sich los von diesen Kuffar, die sagen, Jesus wäre Gott oder der Sohn Gottes oder einer von drei. La'anehumullah. Tayyib, barakallahu fikum. Die nächste Sache, die wir wissen müssen. Wujubu kufri bit tagut. Die Pflicht, dass du Kufr machst an diesen Tagut, den die Menschen außer Allah anbeten. Wujub wajib. Es ist deine Pflicht, dass du Kufr machst. Was ist Kufr? Das Gegenteil von Iman. Und Iman ist was? Glaube. Mit dem Herzen. Und was noch? Die Tat mit der Zunge, Aussprache und die Tat mit dem Körper. Kufr ist das Gegenteil von dem. Ja? Wenn du sagst, Allah ist der einzige Gott, du sagst automatisch, alles, was außer Allah angebetet wird, ist batil, falsch. Ja? Wenn du sagst, diejenigen, die an Allah glauben und ihm gehorchen, sind Gläubige. Alle, die Allah nicht anbeten oder jemand anderen anbeten außer Allah, sind Kuffar, automatisch, Ungläubige. Das bedeutet, dass das Barakallahu fikum. Wenn du sagst, diejenigen, die Allah anbeten, sind meine Awliya, bedeutet das automatisch, diejenigen, die Allah nicht anbeten oder jemand anderen anbeten außer Allah, sind meine A'da, das Gegenteil von Awliya. Das werden wir erwähnen, inshallah ta'ala, und wir werden auch, inshallah ta'ala, Ayat dafür erwähnen. Awwal ma iftarad Allahu tabaraka wa ta'ala ala ibni Adam huwa al-kufru bitaguti wa imanu billah. Das Erste, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen vorgeschrieben hat, ist Kufr bitagut. Und an zweiter Stelle Iman billah, das Erste. Ja? Was ist Mehrwert? Kufr bitagut und Iman billah oder das Gebet, Namas? Kufr bitagut und Iman billah ist La ilaha illallah, Shahada. Und Shahada ist größer als das Gebet. Das Gebet ist ungültig ohne Shahada. Ja? Was ist besser? Kufr bitagut und Iman billah als Hajj. Als 100 Mal Hajj. Als 1 Million Mal Hajj. Mit dem Propheten, alayhi salatu wassalam. Kufr bitagut und Iman im Billah ist, was? Besser und wichtiger. Bell, 1 Million Mal kannst du Hajj machen. Wenn du La ilaha illallah nicht richtig verstanden hast und nicht richtig verwirklicht hast, ist dieser Hajj ungültig. 1 Million Mal kannst du machen. Warum? Weil, damit Allah, La ilaha illallah, von dir akzeptiert, 2 Voraussetzungen. Welche sind das, diese Voraussetzungen? Ich habe sie gerade gelöscht. Adam. 2 haben wir hier erwähnt. Dass er weiß, was er sagt. Aywa. Dass er befolgt, La ilaha illallah. Dass er danach handelt. Das bedeutet, dass er alles, das Anbeten anderer Gottheiten, was? Verlässt. Barakallahu fikum. Okay? Dass er alle Gottheiten und falsche Ibadat verlässt, dass er sich davor distanziert. Taib. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ich schreibe euch die Ayah, die ist sehr wichtig. Schreibt sie und lernt sie auswendig, inshallah ta'ala. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nahl. Drei, sechs. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben, وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Allah sagt, wir haben jede Umma. Was ist Umma? Volk, Gemeinschaft, Gruppe. Wir haben jeden Volk einen Propheten geschickt, dass sie ihnen was beibringen. Jeden, sagt Allah, kul. Kul bedeutet jeder, ohne Ausnahme. وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Wir haben jeden Volk einen Rasul, einen Propheten geschickt. Ja? أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Betet Allah an und haltet euch fern vom Tagut. أَنِعْبُدُوا اللَّهَ Ibadatullah, wajtanibut ta'gut, betet Allah an und distanziert euch. Ijtanibut ta'gut bedeutet, was bedeutet ijtanibhu? Entfernen, entfernen dich von ihm. Er ist da, du gehst machst einen Bogen um ihn herum. Ijtanibut ta'gut, weg vom ta'gut. Verstehst du das, Barakallah? Deswegen ist es Wunder, Bismillah. Nehmen wir an, man ist in einer Notsituation oder in einer schweren Lage oder zwangsweise, du musst in eine Kirche gehen, wo die Leute den verfluchten Scheitan anbeten. Ja? Kann man verstehen. Aber dass du freiwillig gehst und mashallah Fotos machst und es ist so lustig und interessant in einer Kirche. Allah sagt dir, wajtanibut tagut, weg von diesem Tagut. All das, was man anbetet außer Allah, weg von dem. Ist nicht Schirk Zulm? Allah sagt im Koran, inne Schirke le Zulmun azim. Wahrlich, Schirk ist der größte Zulm. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Zulm und Zalimin? Wala terkenu ila alladhina zalimu. Kommt den Zalimin nicht in die Nähe. فتمسكم النار und damit euch das Feuer auch berührt. Die Salimin kommen in Nar, in Feuer. Geh weg von Salimin. Geh weg von Kufr. Geh weg von Schirk. Geh weg von diesen. Aber Leute wollen unbedingt dort sein. Er geht in Kirche, das ist so lustig. Maschallah, macht Foto und ist so interessant. Und macht Klassenfoto und hinter ihm ist, A'udhu Billah, wird Jesus beleidigt. La, ist nicht erlaubt. Das ist eine Art von Beleidigung. Genau. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عُدْوًا مِنْ غَيْرِ إِلْمٍ. عُدْوًا بِغَيْرِ إِلْمٍ. Und beleidige oder schimpfe nicht diejenigen, die sie anbeten außer Allah. Damit sie nicht Allah beginnen zu schimpfen aus ihrer Unwissenheit und aus ihrer Feindseligkeit. Okay, du sagst, derjenige, der Buddha anbetet oder Shiva anbetet oder Krishna anbetet oder irgendjemand anderen anbetet außer Allah subhanahu wa ta'ala, auch die Shia, la'anahumullah, die Ali anbeten, ja? Oder die Aleviten, die sagen, Ali wäre Gott oder hätte Eigenschaften Gottes, sind Kuffar, Mushrikin. Oder diejenigen, die sagen, ja, Fatima die Zahra, ja, Ali, ja, Hussein, das sind Kuffar, Mushrikin, weil Dua, ja, dass du jemanden rufst. Einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah sagt, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدَ. Und die Moscheen sind für Allah da. Deswegen rufe niemanden außer Allah. Ja? Dass du sagst, ja Ali, was willst du von Ali? Radiallahu anhu. Dass er dir etwas gibt? Wenn du glaubst, er könnte dir etwas geben, dann bist du kein Muslim. Nur Allah kann dir etwas geben. Und nur Allah kann dir etwas nehmen. Und das ist diese Problematik, weil die Leute nicht Koran lesen. Und meistens, die mit der größten Klappe, sind die Leute, die nie lesen und lernen. Dann kommt er und will aufräumen. Ich habe Ilm. Ich habe viele Bücher. Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Das ist das Problem. Wahrlich Leute, die lesen. Sogar Kuffar, zum Beispiel Christen, die viel lesen. Christen, die viel lesen und recherchieren, mit denen kann man sich unterhalten. Weil ihr habt, wie soll ich sagen, Basis, damit ihr wissenschaftliche Basis, ihr könnt euch miteinander sehr gut unterhalten und eine gesunde, schöne Debatte führen. Ja? Mit Beweisen und, ja. Aber ein Jahil, er kommt und sagt, ich bin Bosnier, ich bin Türke, ich bin Albaner, ich bin Kurde, ich bin Tschetschener, mein Großvater war Hadji. Dein Großvater ist inshallah in Jannah, bismillah. Aber du bist nichts, du bist eine Null. Weil du betest nicht einmal. Du kannst nicht einmal Koran lesen. Ja? Kannst nicht einmal richtig Abdest nehmen. Und dann kommst du und willst diskutieren und reden. Und Koran hast du in Peschkir eingewickelt und irgendwo oben gegeben, dass Staub auf ihn fällt. Wärst du ein Muslim, wäre Koran nicht in Peschkir eingewickelt, sondern in deinen Händen, dass du es liest. Was bedeutet Koran? Aywa, qara'a yaqra'u Qur'anen. Qur'an, der ständig gelesen werdende. Oder lesende. Gelesende. der ständig gelesen wird. Es gibt keine einzige Sekunde in diesen 24 Stunden, dass nicht ein Muslim in dieser Dunya irgendwo Qur'an liest. Während wir vielleicht hier schlafen, Muslime in Australien oder in Amerika lesen Qur'an. Oder während wir vielleicht hier wach sind, Muslime irgendwo, stehen in der Nacht im Gebet und lesen Koran. Es gibt ja viele Muslime, die beten in der Nacht. Oder nicht? Jede Sekunde wird Allahs Wort gelesen. Und Koran ist Allahs Wort. Alhamdulillah. Na, wo sind wir stehen geblieben? Bei dieser Aya 36, Surah An-Nahl. وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ. Wir haben jeden Volk einen Propheten geschickt. Betet Allah an und haltet euch fern von dem Tagut. Na, die nächste Sache. Sifatu kufri bit Tagut. Wie macht man Kufr bit Tagut? Also Allah verlangt von dir, dass du Kufr in Tagut machst. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَكَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben derjenige, der an Allah glaubt und Kufr in Tagut macht. Er hält sich an das Seil, das niemals reißt. Wir haben jeden Volk einen Propheten geschickt. Betet Allah an und haltet euch fern von Tagut. Dann sagt Allah über die Munafikin, Kuffar, sie sagen, wir sind Muslime, aber sie verstecken ihren Kufr im Herzen. Was sagt Allah über sie? Yuriduna an yatahakimu ila taguti, wa kad umiru an yakfuru bi. Sie wollen das Gericht des Taguts. Ihnen wurde, wa kad umiru, ihnen wurde befohlen, an yakfuru bi, dass sie Kufr in ihnen machen. Die nächste Frage ist, wie macht man Kufr bi Tagut? Habt ihr das aufgeschrieben? Die Antwort ist überflüssig, ich habe es gelöscht. Ha? Haben wir noch Zeit? Ah, ja. Salam. Taib, Sifatu Kufri Bitagut. Wie macht man Kufr bi Tagut? Nummer 1. Okay, wir sagen immer auf Arabisch und dann übersetzen wir. Anta taqida butlana ibadati ghayri Allah wa tatrukaha wa tubghidaha. Okay? Kufr bi Tagut macht man an erster Stelle, dass du überzeugt bist. Dass du überzeugt bist, dass das Anbeten, Ghayr Allah, dass das mit zwei S, das, okay. Dass das Anbeten von wem? Von falscher, von falschen Batil ist. Was ist Batil? Falsch. Batil. Wir schreiben Batil. Weil das Wort ist wichtig. Wir sollten es in Arabisch verwenden, inshallah ta'ala. Batil ist Batil. Ja? Batil bedeutet falsch, okay? Ja, dass das Anbeten von falschen Gottheiten Batil ist. Erstens. Weiter. Weißt du? Wetetrukeha. Und es verlässt. Und? Dass du überzeugt bist. Dass das Anbeten von falschen Gottheiten Batil ist. Und dass du es unterlässt oder verlässt. Verlässt, so. Was, dass du was verlässt? Es. Das Anbeten von falschen Gottheiten, dass du es verlässt. Und dass du es verabscheust. Mit Doppel-S? Dass du es verabscheust. Das war die erste Sache. Lala, wir kommen jetzt dazu. Wir kommen dazu. Aywa. Die zweite Sache, entu kefire ehleha. Ja? Entu kefire ehleha, dass du jeden erklärst. Stellen wir das so? Ha? Ich habe es fast geschafft. Ha? zu Kuffar erklärst. Wann? Ich? Wann du Adihim? Und dass du sie anfeindest. Taib. Barakallahu fikum. Was ist der Beweis für diese Regel, die wir aufgeschrieben haben? Die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, wo er Ibrahim alayhi salatu wa salam beschreibt. Idh qala Ibrahimu lakad kana lakum fi Ibrahima lakad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahima walladina ma'ah. Ihr habt im Ibrahim, a.s., Ibrahim, und diejenigen, die mit ihm zusammen waren, die Gläubigen. Lekad kana lekum uswatun hasana fi Ibrahim. Ihr habt das beste Beispiel, das beste Vorbild im Ibrahim und die mit ihm zusammen waren, die Gläubigen. Okay? Idh qalu liqaumihim, als sie ihrem Volk sagten, inna bura'u minkum, wir sagen uns von euch los. Wa mimma ta'buduna min dunillah, und wir sagen uns los von dem, was ihr außer Allah anbetet. Keferna bikum, ihr seid Kuffar für uns. Wabeda beinana wabeinakumul adawa. Ibrahim und seine Freunde sagten zu ihrem eigenen Volk, keferna bikum, ihr seid für uns Kuffar. Wabeda beinana wabeinakumul bagda. Adawa tuwal bagda. Und zwischen uns und zwischen euch ist Feindseligkeit und Hass. Ebeden hatta tu'minu billahi wahde. Und das wird immer so dauern, andauern, bis ja Allah einzig und alleine anbetet. هذا لا يكله إلا رجل كافر. هذا لا يكله إلا رجل كافر. من قال أن مسيحيون إخواننا هذا كافر بالله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو من عيسى بن مريم ويقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ماذا إن الله ثالث ثلاثة فلا يمكن يأتي رجل ما يقول ماذا يقول هؤلاء النصارى هم إخواننا شون unglaublich oder Wenn jemand kommt und sagt, wir und die Juden und die Christen und die Buddhisten und wir stammen alle von Adam. Das stimmt, wir stammen alle von Adam. Aber wenn sie sagen, sie sind unsere Freunde im Dien, sie sind im Dien, dass sie sagen, sie sind Gläubige. Nein, das geht nicht. Christen sind nicht Gläubige. Und Juden sind keine Gläubigen. Gläubiger ist nicht derjenige, der an Gott glaubt. Gläubiger ist der Mohammed alayhi salatu wasalam als letzten Rasul akzeptiert. Das ist ein Gläubiger. Ja? Ist das nicht so, barakallahu fikum? Wenn man fragt, zum Beispiel die Juden und Christen, wer ist Mohammed? Sie werden sagen, ein Lügner. Er hat nie ein Wort von Gott bekommen. Er ist kein Prophet. Er wollte so sein wie Jesus und wie Moses, wie Musa alayhi salam. Er wollte so sein wie Nuh. Er wollte so... Was nennt ihr das, barakallahu fikum? Kufr und Billah, sie glauben nicht. Versteht ihr das, barakallahu fikum? Deswegen, der Ikhwana, man qala Ikhwana, aber hada kafirun, yani, inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Taib, ru'usu tawagit. Aywa, barakallahu fikum. Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, wenn, sagt, habt ihr das geschrieben? Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sagt, würde Musa, alayhi salam, leben, dann hätte er keine andere Wahl, außer mich zu befolgen. Taib. Und als letztens. Die Arten von Tagut. Von Tagut. Ayo. Die Arten von Tagut. Sheikh Mohammed Rahimahullah Ta'ala sagt, Etawagit kethira. Es gibt viele Tawagit. Okay? Waru'uhu suha khamsa, aber fünf sind die die Haupt, die Köpfe des ich muss aufpassen, das Heft ist schon so kaputt, die Heft, die Blätter fallen schon raus. Taib, an erster Stelle Iblis. Iblis, lanatullahi alayhi. Naam. Iblis, was soll ich schreiben? La, la anahullah. Taib, la anahullah. Iblis ist der erste Tagut. Was will der Shaitan von den Menschen? Der Shaitan will, dass sie ihm befolgen, dass sie ihm gehorchen, dass sie auf ihn hören und dass sie nicht auf Allah hören. Deswegen ist Iblis ein Tagut. Natürlich, jeder dieser Sachen, die wir hier erwähnen, erfordert eine detaillierte Erklärung, inshallah ta'ala, aber ja, wir haben keine Zeit. Man ubide min duni lawa huwa radin bi ibadati. An erster Stelle Iblis. Der zweite, wer angebetet wird, außer Allah. Und er ist zufrieden damit. Zufrieden. Schreibt man so? Ah, ich werde immer besser. Allahu Akbar. Hey, ihr schafft. Taib, dritte Sache. وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ إِبَادَةِ نَفْسِ. Derjenige, genau, der dazu aufruft, angebetet zu werden. Taib. Der vierte, man idda'a shay'an min ilm al-ghaib, der behauptet, yani shay'an, etwas vom Verborgenen zu kennen. Verborgenem zu kennen? Oder verborgenen? Kennen. Mann, oh Mann, die deutsche Sprache ist schwer. Bei uns zum Beispiel lautet die Regel, schreib so, wie du sprichst, und sprich so, wie du liest. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Zum Beispiel, zufrieden, würde man das in der serbischen Sprache, zufrieden, man müsste es so schreiben, zufrieden. Egal, jetzt. Ich kann auch Kirillisch schreiben, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Taib, men hakeme bi gairi ma anzal Allah. Tagut ist der, unter anderem, der mit etwas anderem regiert, außer mit dem, was Allah herabgesandt hat. Merkt euch das. Gesandt hat. Wie gesagt, für alle diese Sorten von Tawagit braucht man eine detaillierte Erklärung. Und inshallah, ich hoffe, dass wir nächstens darüber mehr sagen können, inshallah, beim nächsten Vortrag, dass wir werden vielleicht nichts schreiben, aber wir werden diese Sachen detailliert erklären. Deswegen wäre es nicht schlecht, wenn ihr das auswendig kennt. Okay? Oder wenigstens irgendwo im Heft habt, dass ihr mitlesen könnt. Dann wird jemand kommen und fragen, wieso habt ihr gesagt, Bashar Assad ist Tagut? Weil er nicht mit Scharia regiert. Unter anderem, Allah Mustan. Er fällt in allen Kriterien, in allen Kufriyat, die man machen kann, hat er sie gemacht, la'anahullah. Habt ihr das verstanden, inshallah? Tay barakallahu fikum. Halas, wir hören auf, inshallah. Was? Wir gehen nicht in der Reihenfolge nach. Okay? Ich kann dir das Buch geben, kannst du lesen. Die Seite ist 29. Von Tawagit 29. Kufr bi Tagut 29. Du hast das Buch auf Arabisch, ja? Nein, das war nicht der Reihenfolge nach. Wir haben zuerst über La ilaha illallah gesprochen, dann sind wir, zuerst haben wir über Iman Billah gesprochen, haben wir geredet. Und dann haben wir über Tauhid, die Arten von Tauhid geredet, oder nicht? Ja? Wujudullah, Tauhid Rububiyya, Tauhid Uluhiyya und Tauhid al-Asma'i wa Sifat. Dann sind wir zu La ilaha illallah rübergesprungen. Dann, weil wir Iman Billah schon bereits erklärt haben, haben wir was? Den ersten Rücken von Shahada erwähnt und haben es mit diesem, also wie nennt man den Rücken? Kufr bi Tagut. Wir haben es also mit diesem Thema verbunden, haben es erklärt. Verstehst du? Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu